Außer Kontrolle. Radio Glasnost. Jeden letzten Montag im Monat. Von 21 bis 22 Uhr. Auf UKW 103,4 MHz. Radio Glasnost. Außer Kontrolle. Ja, und einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Radio Glasnost, am Mikrofon Ilona Marenbach. Passend zum Weihnachtsfest wenden wir den Blick gen Himmel. Doch weniger dem Stern von Bethlehem gilt unser Interesse, als vielmehr dem Sputnik, dessen Verglühen in der eisigen DDR-Atmosphäre doch einige Spuren hinterlassen hat. Wir werden Ihnen im Laufe der Sendung nachgehen und auch erörtern, was geschehen müsste, damit ein derartiger Absturz nicht noch einmal passiert. Mit dem Klima im Lande haben ja die diversen Gruppen schon seit längerem zu kämpfen. Aufmerksame Glasnost-Hörerinnen und Hörer wissen bereits, ein Liedchen davon zu singen. Auch in der heutigen Sendung müssen wir uns wieder mit Maulkörben, kurzen Leinen und ähnlichem Geschirr auseinandersetzen. Ach ja, und Hörerinnen und Hörer, die nicht regelmäßig Radio Glasnost lauschen, sich sozusagen rein zufällig gerade heute reingeschaltet haben, sei noch gesagt, dass Radio Glasnost ausschließlich aus Beiträgen besteht, die in der DDR selbst entstanden sind. Beitragsmacher und Macherinnen sind zum Beispiel Gruppen aus der DDR-Umwelt-, Friedens- und Menschenrechtsbewegung. Wir hier beschränken uns darauf, das Material zusammenzustellen, einzulesen, Bänder zu spielen, zu überspielen und so weiter und so weiter. So viel erstmal zu den Spielregeln von Radio Glasnost. Thank you. Ja, bereits in unserer letzten Sendung haben wir über ihn berichtet, den Friedenskreis der Bekenntniskirche im Bezirk Treptow. 11 seiner Mitglieder waren Ende November festgenommen worden. Sie hatten sich zur Vorbereitung eines Gottesdienstes zum Tag der Menschenrechte zusammengefunden, was von den Sicherheitsbehörden als umstürzlerische Tätigkeit und staatsfeindliche Gruppenbildung gewertet wurde. Während 8 Mitglieder der Gruppe nach 20-stündigem Verhör wieder freigelassen wurden, mussten das Ehepaar Renate und Wolfgang Hoppe und der 28-jährige Jürgen Domann in Haft bleiben. Trotz dieser Repressionen fand am 10. Dezember die Veranstaltung zum 40. Jahrestag der Unterzeichnung der UNO-Menschenrechtsdeklaration in der Treptower Bekenntniskirche statt. Über ihren Verlauf erhielten wir den folgenden Bericht. Nach monatelangen intensiven Vorbereitungen und eben solchen intensiven Behinderungen, Verboten, Zuführungen und Verhaftungen gestaltete sich der Tag zu einem großen religiösen, politischen und gesellschaftlichen Ereignis. Der Arbeitskreis Gottesdienste für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung wollte diesen Tag gemeinsam mit Künstlern, Malern und Sängern, der Initiative Frieden und Menschenrechte und der Arche, dem grünen ökologischen Netzwerk der evangelischen Kirche in der DDR, gestalten. Was wurde nun daraus? Unter dem Titel »Freiheit ist mehr als unser täglich Brot« hatte der 1941 in Schlesien geborene Berliner Maler, Architekt und Szenograf Erhard Riemek bis einen Tag vor der Eröffnung in der Kirche ca. 20 Bilder aufgebaut. Sie drückten seine persönliche Betroffenheit über die Rechtsunsicherheit und Reiseverweigerung in der DDR aus. Nach einem Behördengespräch mit dem Versprechen, die Ausreiseerlaubnis zu erhalten, wurde wenige Stunden vor der Eröffnung die Ausstellung abgebaut. Am Sonnabend um 14 Uhr sprach Pfarrer Werner Hilse die Begrüßungsworte. Eine große Schar Interessierter aus Berlin und aus verschiedenen Städten der DDR hörte dann den informativen Worten von Martin G. Butter zu, einem bekannten Berliner Kulturjournalisten. Als Retter in der Not sprach er mit bewegenden und kritischen Worten über die nicht vorhandenen Bilder, welche er aus anderen Ausstellungen des Malers kannte. Anschließend konnte sich die Arche, das grün-ökologische Netzwerk, mit ihren Projektgruppen in Form kleinerer Vorträge, mit Dias und Diskussionen sowie großformatigen Wandtafeln vorstellen. Es war eine perfekte Werbung für die Bewahrung der Schöpfung. Einen besonderen Beitrag leisteten die Projektgruppen Luftreinhaltung, Wasser-Grundwasser, Stadtbauökologie, Humanökologie und Verkehrsökologie. Dies war ein weiterer Schritt der Koordinierung von kirchlichen Umweltgruppen in der DDR. Als Gast sprach ein Freund aus der Sowjetunion über die Arbeit, die sich gebildeten Gruppen in den baltischen Republiken und informierte uns und die anwesenden Beobachter über den Stand der Umgestaltung dort. Über 800 Teilnehmer konnten um 1930 zum thematischen Gottesdienst begrüßt werden. Er stand unter dem Thema »Gerechtigkeit erhöht ein Volk« und bildete den Abschluss und den Höhepunkt des Tages. Nach der Begrüßung und dem Eingangslied »Gib uns Weisheit, gib uns Mut« wurden die Einführung und der Kyrie-Teil sehr eindrucksvoll gestaltet. Betroffenheit und Begeisterung erzeugten die Liedbeiträge von Fedor Fistner und Karl-Heinz Bomberg. Anschließend wurde ein Wort der Konferenz der Kirchenleitungen zu den Menschenrechten verlesen. Die Predigt hielt Pfarrer Werner Hilse. Mit mutigen und mutmachenden Worten beeindruckte er die Zuhörer. Die Kollektensammlung wurde für die Betroffenen in Armenien und für Brot für die Welt durchgeführt. Um Provokationen auszuweichen, wurde ein geschlossener Fürbittenteil gestaltet. Hier wurden Ungerechtigkeiten innerhalb der DDR und dem Ausland angesprochen. Mit dem Lied »Das weiche Wasser bricht den Stein« endete dieser denkwürdige, mutmachende Tag gegen 22 Uhr in der Bekenntniskirche in Berlin-Treptow. Ja, was die munteren Sängerinnen und Sänger in der Treptower Bekenntniskirche vielleicht nicht wussten, das Liedchen, was dort getrillert wurde, das weiche Wasser bricht den Stein, das ist auch die neue Parteihymne der SPD. Es gibt davon sogar eine Schallplatte anlässlich 125 Jahre SPD. Ja, wir haben uns nun erlaubt, einen kleinen Mix herzustellen. Heinz-Rudolf Kunzes Interpretation vom weichen Wasser bekommt Verstärkung von der DDR-Band Feeling B, Artig. Was du bist, geht nicht ohne dich, drum sag bloß keiner, nicht mit mir. Mensch, komm und schaff dein großes Ich mit rein bei unserem Bilder fallen uns ein. Nur in Bewegung mit der Zeit siegt jedes Wasser über Stein. Wir sind die Stärkste der Parteien und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein, das weiche Wasser bricht den Stein. Wir hauen artig an, denn es soll das Kerne. Wir lebt ein Leben ganz allein und abends halt die Kerne. Hey, Stärkste der Parteien und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein, das weiche Wasser bricht den Stein. Stärkste der Parteien und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein, das weiche Wasser bricht den Stein. Wir sind die Stärkste der Parteien und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein, das weiche Wasser bricht den Stein. Weiches Wasser bricht den Stein, wir wollen immer artig sein, ist der Titel der neuen Komposition. Der 40. Jahrestag der Menschenrechte war einigen Gruppen Anlass, genau diese für sich und die Bürger der DDR einzufordern. So kritisierten 12 kirchliche Mitarbeiter in einer Erklärung erneut die Erfahrungen der Rechtsunsicherheit, des staatspolitischen Missbrauchs von Paragraphen, Anordnungen und Verfügungen, der nach ihrer Einschätzung schon seit langem zu einem Prozess des Rückzuges großer Teile der Bevölkerung aus dem gesellschaftlichen Engagement führt und zu steigenden Antragszahlen auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft. Zur Schaffung von mehr Rechtssicherheit fordern die 12 die Installierung einer Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit sowie die rechtliche Absicherung des Reise- und Freizügigkeitsverkehrs, worunter sie auch das Recht verstehen, in das eigene Land wieder zurückkehren zu können. Erstmals das eigene Land verlassen zu können, stellt in letzter Zeit für Mitglieder des grünen Netzwerks Arche ein Problem dar. Bereits im September und November war einigen von ihnen die Einreise in die CSSR verwehrt worden, als sie zu internationalen Umweltschutztreffen fahren wollten. Anfang Dezember erhielt die Arche eine Einladung nach Ungarn, immerhin vom dortigen kommunistischen Jugendverband. Doch auch diese renommierte Adresse hielt die DDR-Grenzorgane nicht davon ab, die Reise wiederum an der tschechischen Grenze enden zu lassen. Die Arche protestierte in einer öffentlichen Erklärung gegen diese Schikanen. Sie forderte von der Regierung der DDR eine konstruktive Stellungnahme. Ob diese bisher erfolgt ist, ist uns nicht bekannt. Das Treffen in Ungarn fand trotz dieser Behinderungen statt. Zu verlaufend Ergebnis erhielten wir den folgenden Bericht. Bericht der Arche-Delegation vom Airplane-Ost-West-Meeting in Miskolc. Vom 5. bis zum 9. Dezember 1988 fand in Ungarn in Miskolc das erste Airplane-Ost-West-Meeting statt. Airplane bedeutet Air Pollution Action Network, ein Projekt von WISE, das ist World Information Service on Energy, und FOE, Friends of the Earth International. Es war ein Treffen von ost- und westeuropäischen Umweltgruppen aus der Sowjetunion, aber nicht nur aus Moskau und Kiew, sondern auch Lettland, Litauen und Estland. Dann verschiedene Umweltgruppen aus Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien, der DDR, aus Schweden, den Niederlanden, Westdeutschland, Italien und der Schweiz. 5 Tage harte, aber erfolgreiche kooperative Arbeit. Wir diskutierten in Workshops über die Strukturen der einzelnen Organisationen und Netzwerke. Selbstkritisch wurden vergangene Aktionen ausgewertet, wie zum Beispiel die Saure Regenwoche und die Aktion Autofreier Tag. Gemeinsame Aktionstage sind für das nächste Jahr geplant. Die Vertreter solcher großen Netzwerke wie zum Beispiel AIFA, FOE und Greenway stellten ihre Arbeit vor. Zu diesem Treffen waren auch der stellvertretende Umweltminister Ungarns und der holländische Autor des Brundtland-Reports eingeladen. Es wurden Videos gezeigt, unter anderem ein Archivvideo für Umweltverschmutzung in Bitterfeld. Für die DDR-Umweltschützer vom grünen Netzwerk Arche war es nicht einfach, an diesem Meeting teilzunehmen, denn trotz Einladung durch den ungarischen kommunistischen Jugendverband KIS durften 3 der Mitglieder die DDR gar nicht erst verlassen. Darunter einer, der in Tetschin, also auf CSSR-Gebiet, durch DDR-Grenzer zurücktransportiert wurde, begleitet von einem DDR-Offizier. Auch noch diesmal wurde den Anweisungen widerstandslos Folge geleistet. Feststellen könnten wir, dass sich die Arbeitsbedingungen in anderen osteuropäischen Ländern wesentlich verbessert haben. Wir sind also zuversichtlich, dass sich auf Dauer die anachronistischen Zustände in der DDR, wie zum Beispiel die Informations- und Publikationsbehinderung, die Reisefragen, sowie die komplizierte Situation in Bezug auf nationale und internationale Zusammenarbeit nicht aufrechterhaltbar sind. Deshalb also unser Arrangement bei gesamteuropäischen Umweltaktionen. Die Arche vermittelt gern Kontakte zu allen bekannten europäischen Umweltorganisationen bzw. Netzwerken. Treffpunkt der Arche Berlin-Brandenburg ist jeden Mittwoch ab 17 Uhr in der Andreas-Markus-Gemeinde am Berliner Hauptbahnhof. Jetzt müssen wir uns leider ausblenden aus dem Stück An Experience von der DDR-Band, die im Westen unter dem Namen Local Moon firmiert. Welchen Namen die Band in der DDR trägt, das bleibt vorläufig ihr Geheimnis. Wohl eine der umstrittensten Maßnahmen der Regierung in der letzten Zeit ist das Vertriebsverbot für die sowjetische Zeitschrift Sputnik. Dieser Affront gegen das große sozialistische Bruderland stieß auch innerhalb des Landes auf Missbilligung. Den folgenden Überblick über die Protestaktionen entnahmen wir der jüngsten Ausgabe der Umweltblätter. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist damit nicht verbunden. Diese Ansage erfolgt sozusagen ohne Gewähr. Das Verbot der sowjetischen Zeitschrift Sputnik und von 5 sowjetischen Filmen löste in der DDR allerorten Protest aus. In Berlin traten in Betrieben ganze Abteilungen geschlossen aus der DSF aus. Zahlreiche Genossen traten aus der Partei aus. In Betrieben, Schulen und Jugendclubs wurden an Wandzeitungen Proteste ausgehängt, die nach kurzer Zeit verschwanden und oft wieder erneuert wurden. Aushänge gab es auch in der Humboldt-Universität. Unter anderem war am schwarzen Brett einer Sektion zu lesen: Wer heute den Sputnik verbietet, verbrennt morgen Bücher. In der Berliner Humboldt-Universität gab es auch von den Grundorganisationen der SED und der FDJ organisierte Foren zum Sputnik-Verbot. Teilweise wurden Eingaben an das Presseamt verabschiedet. Eine Sektion kündigte einen Boykott des Pfingsttreffens an. Eine fantasievolle Aktion gab es in Leipzig am 28.11. während der Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmwoche. Gegen 18 Uhr versammelten sich etwa 40 Personen vor dem Leipziger Kino Capitol. Sie ließen Luftballons mit der Aufschrift Sputnik in die Luft steigen. Etwa 60 Staatssicherheitsbeamte und 6 Polizisten mischten sich unter die Protestierenden und versuchten, die Ballons mit brennenden Zigaretten zu zerstören. Nach etwa 30 Minuten löste sich die Menge auf. Auf dem Heimweg wurden vielfach die Personalien durch zivile und uniformierte Sicherheitsbeamte aufgenommen. Sichergestellt wurde durch die Beamten die Hülle eines sowjetischen Passes. Am Montag, dem 21.11., kam es aufgrund des Sputnik-Verbots in einem Werksteil von Leuna zu mehrstündigen Arbeitsniederlegungen. Wie es heißt, forderten die Arbeiter von der Betriebsparteileitung eine Erklärung über die Vorgänge um den Sputnik. Auch Parteigenossen der SED beteiligten sich an der Arbeitsniederlegung. Nach massiven Drohungen der Betriebsparteileitung und erschienener Staatssicherheitsbeamter kehrten die Arbeiter an ihre Arbeit zurück. Nach Ende der Frühschicht kam es zu einer Reihe vorübergehender Festnahmen. Am 21. und 22.11. protestierten 60 sowjetische Komsomolzen an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena gegen das Verbot des Sputnik. Protestresolutionen wurden verfasst und an die schwarzen Bretter verschiedener Sektionen gehangen. DDR-Studenten schlossen sich den Protesten an. Die Universitätsleitung drohte daraufhin mit Relegierungen und Landesverweisen für die sowjetischen Studenten, da es sich bei ihrer Aktion um Einmischung in die inneren Angelegenheiten der DDR handele. Der sowjetische Konsul in Leipzig wurde eingeschaltet. An der Martin-Luther-Universität in Halle kam es am 21. und 23.11. zu spontanen Protestaktionen gegen das Verbot des Sputnik. Eingaben und Resolutionen wurden verfasst und öffentlich ausgehangen. In der Woche nach dem Sputnik-Verbot hingen im Weimarer Hochhaus am Jakobsplan, einem Massenquartier für Studenten, Flugblätter aus. Außerdem schrieben Weimarer Studenten in großer Anzahl Eingaben, in denen sie sich gegen das Verbot wandten. Bereits am folgenden Mittwoch fanden in allen Sektionen außerordentliche Parteiversammlungen statt, die als öffentlich angekündigt wurden, im letzten Moment aber doch unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt wurden. In einer Sektion wurde von dem referierenden Parteisekretär die Perestroika mit Konterrevolution gleichgesetzt. Anderswo wurde die Kirche als Hauptunruhestifter in der DDR bezeichnet. Die Situation, hieß es weiter, sei mit der vor dem 17. Juni zu vergleichen. Eine konterrevolutionäre Situation sei in den 3 Studentenclubs Weimars entstanden. Dort werde jetzt durchgegriffen werden. Alle anwesenden Genossen wurden aufgefordert, Mitarbeiter und Studenten bei der Partei zu melden, die eine Perestroika in der DDR befürworten. Eine Diskussion in den Reihen der Partei, so die Instrukteure weiter, sei nicht zulässig, da laut Statut über Parteianweisungen nicht diskutiert wird. Genossen, die sich an Eingaben beteiligt haben, wurde ein Parteiverfahren angekündigt. Studenten, die nicht der SED angehören und eine Eingabe gegen das Sputnik-Verbot verfasst haben, sollen bis zur Exmatrikulation disziplinarisch bestraft werden. In den Studentenwohnheimen führte die Staatssicherheit Durchsuchungen durch. Studenten wurden vernommen, Polizeistreifen bewachen verstärkt das Hochschulgelände. Soweit die Chronologie der Umweltblätter. Parallel zum Verbot des Sputnik wurden Ende November in der Hauptstadt 5 sowjetische Filme abgesetzt. Auch diese Maßnahme blieb nicht ohne Reaktion. Mitglieder eines Friedenskreises initiierten einen Kinoboykott, der jedoch letztendlich mangels Masse nicht zum Tragen kam. Zu den Beweg- und Hintergründen einer solchen Aktion erfahren wir mehr in dem folgenden Gespräch mit zwei der Initiatoren. Ich denke schon, dass der Kinoboykott also aus der Betroffenheit, also aus dem Kreis kam, obwohl es natürlich zum Anfang ein bisschen so Unsicherheiten gab, soll man das machen, kann man das machen, einfach weil so ein Boykott noch nie gelaufen ist. Da war also eine Unsicherheit innerhalb der Gruppe, kann man das machen, ist es sinnvoll oder nicht. Und ich denke, das war also auch in der Entstehungsphase nicht ausgegoren. Das ist mir also hinterher wieder bewusst geworden, dass wir eigentlich nicht deutlich genug für uns geklärt haben, was wollen wir damit, welche Erwartungen haben wir, wenn wir sowas machen, wo soll das hingehen. Also einfach diese, die machen wieder was und fragen uns nicht. Sag mal so, das ist diese Entmündigung, die uns oftmals begegnet, dass wir aus Entscheidungsprozesse rausgenommen sind. Und daher war der Kinoboykott für mich auch sinnvoll, dass wir gesagt haben, hier wird zwar entschieden, aber wir sind mündige Menschen. Wir wollen also sagen, dass uns dieses, was hier geschieht, dass wir uns damit nicht einverstanden erklären können. Und so ist also für mich der Kinoboykott entstanden. Das ist eigentlich, als erstes ein Zeichen meiner Mündigkeit. Also ich lasse mich an der Stelle nicht entmündigen, sondern sage, als verantwortlicher Mensch, der ich nun mal bin, das kann mir keiner nehmen, sage ich, ich erkläre mich mit dieser staatlichen Maßnahme nicht einverstanden. Und das war für mich so der Anlass des Kinoboykotts. Für mich eigentlich auch. Und also denke auch, dass die Erwartungen da ziemlich auseinander gingen, ja. Und also am Anfang ging es ja noch so weit, dass manche eben wirklich dachten, mit diesem Boykott eben nun die Filme wieder ins Kino holen zu können. Ja, ich meine, das war eine Illusion, das wussten eigentlich alle, aber irgendwie haben sich, denke ich doch, viele aus der Gruppe eine ganze Menge davon versprochen und es ging weit, weit über so ein Zeichensetzen hinaus eigentlich. Aber für mich war es eigentlich auch mehr oder weniger so ein Aufmerksam machen und eben wirklich zu sagen, dass man damit nicht einverstanden ist, ja. Und ja, eigentlich in erster Linie für mich selbst auch. Also mich sicherlich auch irgendwo eine Bestätigung oder so, die man dabei auch brauchte, denke ich. Bei der ganzen Sache ist mir jetzt auch noch so im Nachhinein so diese Frustration deutlich. Also bei vielen ist das also auch so dieser Nichterklärungsprozess am Anfang bewirkt hat. Also auch innerhalb der Gruppe sind viele frustriert, sagen, scheiße, es hat ja wieder nichts gebracht und eigentlich die Filme werden immer noch nicht gezeigt. Und da denke ich, das ist für mich auch wieder ein Zeichen, dass wo ich gemerkt habe, eigentlich sind wir in Aktionsformen sehr ungeübt. Also auch in Aktionsformen des zivilen Ungehorsams, des gewaltfreien Widerstandes, also sich selbst zu verweigern, selbst Nein zu sagen und dazu also auch seinen Körper zu nehmen, seine Stimme. Und an der Stelle sind wir sehr ungeübt und denke, dass unsere Frustration auch damit zusammenhängt, dass wir also am Anfang also nicht deutlich genug geklärt haben, zum Beispiel, wer könnte sich damit solidarisieren. Wir haben einfach Gemeindegruppen eingeladen und Gruppen aus Frieden konkret und haben gesagt, ey, das bewegt uns, solidarisiert euch doch damit. Aber wir haben eigentlich diesen ganzen Prozess nicht intensiv genug betrieben. Ich würde es nicht nur nennen, ungeübt sein, ich würde es eigentlich auch, ich kann eigentlich die Leute erstmal aus der Gruppe und auch die anderen ziemlich gut verstehen, weil ich denke, dass viele eigentlich auch, müde sind, ja, irgendwas zu machen oder eben, was heißt falsche Erwartungen. Die Erwartungen, denke ich, sind nicht falsch, bloß ist irgendwo, steht leider Gottes nicht in unserer Macht, ja. Das ist eben irgendwo, ich weiß nicht. Letztendlich ist man irgendwo frustriert, klar, weil es fast nie über ein Zeichen oder für sich selbst halt, dass man sagt, jetzt habe ich für mich was dagegen gemacht oder ich habe es einfach mal laut gesagt, dass es darüber nicht hinausgehen kann, ja. Dass einen das einfach unheimlich fertig macht, ja, und total irgendwo resignieren lässt, ja. Und das verstehe ich schon ziemlich gut, ja, und deshalb weiß nicht, also so ganz tief drin muss ich sagen, ich meine, bin ich irgendwo auch frustriert, ja, auch wenn ich genau wusste, dass es nicht viel mehr bringen kann, als dass man es an ein paar Leute ranträgt, an die Masse sowieso nicht, aber weiß nicht, ist trotzdem irgendwo schade oder wieder mal ziemlich traurig, ja, weil man total machtlos ist, ne. Ein Aspekt wäre auch noch zu gucken, wen hat es denn nun wirklich bewegt, ne? Also wir haben Gemeinden angeschrieben. Meines Erachtens nach ist es also, hat es in den Gemeindegruppen niemanden irgendwie bewegt. Die haben also überhaupt nicht darauf reagiert. Also meines Erachtens nach wurde von keiner Gemeinde irgendwie dort reagiert. Haben also Gruppen von Frieden konkret reagiert, könnte man fragen. Auch dieses ist meines Erachtens nach nicht geschehen. Also auch die anderen Friedenskreise und Basisgruppen, nun kirchlich oder nicht kirchlich, haben eigentlich auf diesen Aufruf, auf den Aufruf der Solidarisierung nicht reagiert. Und interessant zu fragen natürlich, warum haben die darauf nicht reagiert? Gibt es also kein Solidaritätsgefühl untereinander? Oder hat die Gruppen dieses nicht bewegt? Oder gibt es bewegendere Sachen, um die man sich kümmern muss? Das ist also eine ganz wichtige Frage an der Stelle auch. Und ich denke, bemerken muss man hier auch, dass es also auf jeden Fall staatliche Stellen bewegt hat. Die sind also da sehr betroffen, habe ich so das Gefühl, haben also auch ihr Zeugnis der Betroffenheit abgelegt in Form von Ordnungsstrafen. Das ist ja nicht zu übersehen. Also hat es auf jeden Fall schon mal was bewegt. Vielleicht hat es da nicht die erste Zielgruppe angesprochen, aber vielleicht, sag ich mal so, sind also auch Beamte von Stadtsicherheit eine Zielgruppe, also um die man sich ja kümmern muss. Also die auch da also erstmal sich auseinandersetzen müssen mit Kinoboykott. Und ich denke, dass es also auch für die schon mal eine Anfrage ist. Warum kommen denn die Filme jetzt auf einmal raus? Bis vor 2 Jahren war es also deutlich, alle sowjetischen Filme, die sind also gut, die werden gezeigt, werden zwar nicht besucht, aber naja, wir zeigen sie halt trotzdem. Und jetzt hat sich das gewandelt. Und von daher denke ich, ist es wirklich wichtig, auch diese Leute ins Gespräch zu bringen. Mhm. Und von daher war es also für mich wirklich nicht umsonst. Verbote machen ja bekanntlich neugierig. Diese nicht nur auf Kinder beschränkte Erfahrung veranlasste uns, mal einen verstärkten Augenmerk darauf zu legen, womit sich die Zeitschrift Sputnik beschäftigt. Die gesellschaftlichen Missstände in der Sowjetunion nämlich. Dass diese überhaupt nicht auf die DDR übertragbar sind, man hierzulande mit Fug und Recht auf die eigene Tapete verweisen kann, mag jeder leicht an dem folgenden Brief erkennen, mit dem sich eine Gemeinde in Halle unlängst auseinandersetzte. Werter Generalsekretär, es schreiben Ihnen die dankbaren Einwohner der Stadt, der Sie unlängst einen Arbeitsbesuch abgestattet haben. Zwar haben Sie erst 3 Tage vor Ihrer Ankunft unsere städtischen Behörden darüber in Kenntnis gesetzt, doch selbst in diesen 3 Tagen haben Sie es fertiggebracht, für unsere Stadt mehr zu tun als in all den anderen Jahren der Sowjetmacht. Erstens wurden alle Häuser neu gestrichen, jedenfalls ihre Fassaden. Die Fassaden der Häuser, zumindest die in Straßen stehen, durch die sie möglicherweise fahren würden. Doch dann sagte jemand, dass sie gern auch mal von der vorgegebenen Route abweichen und sie mussten unsere Behörden auch die übrigen Häuser alle streichen. Das taten sie mit solchem Eifer, dass sie bei einigen Häusern sogar die Fensterscheiben mit einem Anstrich versahen. Zweitens wurden aus Anlass ihres Besuches alle Straßen asphaltiert und begrünt und mit einer Beleuchtung versehen. In der Nacht vor ihrer Ankunft wurden 365 Fußgängerunterführungen angelegt. In den Geschäften tauchten mit einem Mal Lebensmittel auf, die wir nur noch vom Hören sagen kannten und von denen wir dachten, sie würden längst nicht mehr hergestellt. Das betrifft auch Konserven, die wir das letzte Mal vor 20 Jahren zu sehen bekamen, als unweit unserer Stadt in internationalen Gewässern ein britisches Kühlschiff mit einer Ladung Konservenbüchsen für das hungernde Afrika unterging. Drittens wurde endlich eine Brücke fertiggestellt, über deren feierliche Übergabe bereits im vorigen Planjahr 5 berichtet worden war die aber, als das Orchester einen Tusch gespielt und die Kommission das Band durchschnitten hatte, plötzlich ins Rutschen geriet und sich gemeinsam mit der Kommission zum Ufer löste. Schließlich unterzogen die Komsomol-Funktionäre unsere Stadt mit ihren eigenen Staubsaugern die Straße vom Flughafen einer gründlichen Säuberung, während die Gewerkschaftsfunktionäre den in der Nähe dieser Straße befindlichen Wald kehrten, die Blätter aller Bäume grün strichen und außerdem alle Denkmäler in der Stadt mit einem jugoslawischen Haarwaschmittel wuschen. Dabei wurde das Mendelejew-Denkmal so gründlich gedruckt, dass es sich als Lomonossow-Denkmal herausstellt. Außerdem traten viele Funktionäre aus Angst vor ihrem Zorn ihre privaten Datschen an den Staat ab. In einigen davon wurden in diesen 3 Tagen Kinderkrippen und Kindergärten eingerichtet, die unserer Stadt so sehr gefehlt hatten. Die Datsche des Geschäftsführers des Stadtparteikomitees wurde als neues Air-Terminal eingerichtet und das Gurkenbeet seines Gemüsegartens wurde betoniert und dient nun als Start- und Landebahn für Großraumflugzeuge. Auch unsere anderen leitenden Funktionäre wandelten sich von Grund auf. Da jedermann weiß, dass sie bei Funktionären in erster Linie eine eigene Meinung schätzen, setzten sich unsere leitenden Funktionäre 3 Tage lang zusammen und arbeiten für jedes Mitglied der Stadtparteileitung eine persönliche Meinung aus, die dann vom Gebietsparteikomitee bestätigt wurde. Ebenso bekannt ist, wie gut sie in der Viehzucht Bescheid wissen. Deshalb wurde ein Wissenschaftlerkonsilium einberufen, das der Frage auf den Grund ging, wie viel melkbare Zitzen eine Kuh hat. Dabei stellte sich heraus, dass es nur 4 sind und nicht 5, auf die bisher der Plan zugeschnitten war. Und zwar seit der Zeit, da man Proletarier in die Dörfer geschickt hatte, damit sie hier die Kollektivierung durchführen. Natürlich ging es nicht ohne Übertreibungen ab. So wurde unverständlicherweise in der Nacht vor ihrer Ankunft Übungen der Zivilverteidigung angesetzt. Da jedoch die Sirene defekt war und sämtliche Gasmasken, wie sich herausstellte, nur für das Ausatmen geeignet war, zum Einatmen musste man jeweils abnehmen, rannten um 3 Uhr nachts nach dem verzweifelten Schrei des städtischen Leiters der Zivilverteidigung alle Mann hinlegen Atomexplosion, alle aus ihren Häusern und warfen sich zu Boden, wobei sie als Schutz gegen die Strahlung das Gesicht sorgfältig mit den Händen bedeckten und sich alle Knöpfe zuknöpften. Vergeblich auf die Entwarnung wartend, kam am nächsten Tag die Hälfte aller Einwohner zu spät zur Arbeit. Es wurde auch ein Geschenkband über unsere Stadt herausgegeben, mit 4 Fotos von Neubauten in unserer Stadt, wobei es sich in Wirklichkeit um ein einziges neues Haus handelt, das bloß von 4 verschiedenen Seiten aus aufgenommen worden war. Längs der Strecke, die sie zurücklegten, wurde ein und derselbe Gemüsekiosk entlang gefahren und immer wieder an einem anderen Platz aufgestellt. Da das Gerücht aufgekommen war, sie besuchten gern Museen und schauten sich an, in welchem Zustand sie sich befinden, wurde auf Anordnung des Leiters der Abteilung Kultur, der diesen Posten unmittelbar nach Absolvierung der Berufsschule der Ziegelei übernommen hatte, mit einem Bagger das alte, baufällige Häuschen abgetragen, in dem Anton Tschechow gewohnt hatte, und an seiner Stelle wurde ein neues Haus errichtet, in dem er gewohnt hatte. In der Grünanlage vor dem Museum wurde ein Tschechow-Denkmal aufgestellt, das den Schriftsteller zeigt, wie er auf einer Bank sitzt und mit wohlwollendem Blick ihre Rede liest, die sie auf dem jüngsten Plenum gehalten haben. Wir sind unseren Leitern wegen dieser Überspitzungen jedoch nicht gram. Wir haben alle Verständnis dafür, wie schwer sie es jetzt haben. Sie haben ihnen gesagt, man müsse eine echte Persönlichkeit sein, ihnen jedoch nicht die entsprechenden Instruktionen mitgeliefert, wie man dies werden kann. Sie haben gesagt, dass man sich selbst auch umgestalten muss, haben aber keine Frist genannt und so zerbrechen sie sich den Kopf darüber, wann sie ihnen rapportieren sollen, dass sie sich vorfristig umgestaltet haben. Und noch eins, sie sagen ständig, dass man voranschreiten muss, ohne jedoch zu erklären, wo vorne ist. Unsere Funktionäre aber wissen das jedoch von sich aus nicht. Dafür müssen sie Verständnis haben. Wie ist es denn bei uns in der Stadt stets gewesen? Wer eine Veranlagung für die Kunst hat, der hat auch einen künstlerischen Beruf ergriffen. Und wer sich für die Wissenschaft interessiert, ist auf diesem Gebiet tätig. Und wer sich zur Produktion hingezogen fühlt, arbeitet in der Produktion. Diejenigen aber, die in jungen Jahren faul waren und bei denen sich keinerlei Fähigkeiten einstellten, gingen in den Komsomol oder in die Gewerkschaft arbeiten und leiteten dort diejenigen an, die über die entsprechenden Fähigkeiten verfügten. Und das taten sie so geschickt, dass die Betreffenden diese ihre Fähigkeiten zu guter Letzt einbüßen. Mit einem Wort, wir danken Ihnen für Ihren Besuch. Unsere Stadt sieht heute Schmuck aus, hat Grünanlagen erhalten und ist mit städtebaulichem Komfort ausgestattet. Heute gibt es sogar Flugverbindungen zu den Nachbarkolchosen und endlich wurde auch die Telefonverbindung zu anderen Städten wiederhergestellt, die vor 40 Jahren bei einem Unwetter zerstört wurden. Sicher, nach Ihrer Abreise sind sämtliche Lebensmittel wieder aus unseren Geschäften verschwunden, aber während Ihres Aufenthalts haben wir uns damit für die nächsten 3 Jahre bevorraten können. Deshalb bitten wir Sie sehr, uns in 3 Jahren erneut zu bewerben. Denn bis dahin wird die Farbe von unseren Häusern abgeblättert sein, werden die Denkmäler erneut mit Schmutz bedeckt sein und abermals die Brücke vom Ufer gelöst haben. Und neue Kinder werden geboren werden, die neue Kinderkrippen und Kindergärten brauchen. Wir wissen natürlich, dass Sie sehr beschäftigt sind und dass Sie noch eine Menge solcher Städte wie die unsere vor sich haben. Sie alle stehen gewissermaßen bei Ihnen Schlange. Vielleicht könnten Sie deshalb, wenn Sie nicht in der Lage sind, zu uns zu kommen, unseren Behörden wenigstens mitteilen, dass Sie einen Besuch planen. Und dann müssen diese nämlich erneut etwas für das Volk tun. PS. Werter Genosse Generalsekretär, wir bitten Sie sehr, wenn es nur irgendwie geht, jemanden Ihrer Leute zu beauftragen, vor Ihrer Ankunft das Gerücht zu verbreiten. Sie hätten eine Vorliebe dafür, durch die Häuser zu gehen und nachzuprüfen, ob auch heißes Wasser fließt. Wir möchten gar zu gern einmal wieder richtig schön baden. Also, wer es nicht am Inhalt gemerkt hat, dem sei es nochmal gesagt, der eben zitierte Brief war selbstverständlich an den Genossen Generalsekretär Gorbatschow adressiert und ist der Zeitschrift Sputnik entnommen. However, till victory, Patti Smith. SED erweist sich in den Kämpfen unserer Zeit als Partei der Neuerer, weil sie Kontinuität und Erneuerung stets in ihrer Dialektik anwende. Diese Ansicht vertrat Erich Honecker vor Jugendsekretären der Partei. Dabei ist ihm der Marxismus-Leninismus ein sicherer Kompass in den Stürmen der Zeit. Honecker machte auch gleich klar, wohin dieser Kompass nach Möglichkeit nicht ausschlagen soll. Die SED wendet den Marxismus-Leninismus entsprechend den nationalen Bedingungen und in voller Verantwortung vor dem Volk der DDR an. Soweit Erich Honecker, also nix Blick auf Moskau und so. Zu etwas anderen Resultaten als der Parteivorsitzende kam Edelbert Richter. Der 45-jährige Dozent für systematische Theologie und Philosophie an der Predigerschule in Erfurt befasste sich in einem Aufsatz ebenfalls mit der Dialektik von Kontinuität und Erneuerung in der Partei und den Neuerungen, die seiner Meinung nach daraus resultieren. Wir veröffentlichen seinen Aufsatz in Auszügen. Der ganze Artikel ist unter dem Titel »Vom Ritual zur Reformation – Die SED vor der Umgestaltung« in der unabhängigen Publikation »Aufrisse« erschienen. Es ist nicht nur für den Christen in der DDR ein unhaltbarer Zustand, dass die SED sich immer noch im Besitz der sogenannten objektiven Wahrheit wähnt und daher ihre führende Rolle gegenüber Staat und Gesellschaft als eine Herrschaftsrolle missversteht. Tatsächlich werden ja alle legislativen, exekutiven und auch wichtige juristische Entscheidungen von der Parteispitze gefällt und von den dafür eigentlich zuständigen staatlichen Organen, Volkskammer, Regierung, Justiz, nur nachvollzogen. Man fragt sich, welchen Sinn die Doppelung von Partei und Staat eigentlich noch hat. Sind die staatlichen Organe nicht im Grunde überflüssig? Nun gründet die Herrschaft der Partei über den Staat ja ideologisch in der Tat auf dem Versprechen, den Staat zugunsten der Gesellschaft überflüssig zu machen. Ohne diese ideologische Perspektive wäre sie bloße Willkürherrschaft. Die Partei ist also, woran man ausdrücklich erinnern muss, ursprünglich eine staatskritische Kraft. Real ist sie aber eben zugleich Träger staatlicher Funktionen und Motor ihrer ständigen Erweiterung. Damit steht sie jedoch der Verwirklichung ihrer ursprünglichen Intention selber im Wege und wird immer unglaubwürdiger. Was ist der Ausweg aus diesem Dilemma? Falls es erlaubt ist, dem Partner im marxistisch-christlichen Dialog aus eigener Erfahrung heraus einen Rat zu geben, der Ausweg kann heute nur sein, dass die Partei sich charaktervoll zeigt, auf ihre Identität als staatskritische Kraft besinnt und so eine Führungsrolle wirklich erlangt. Der Preis dafür scheint freilich hoch. Einerseits müsste sie ihre Herrschaftsrolle aufgeben, könnte sie den Staat nicht mehr wie bisher kontrollieren und absorbieren, sondern müsste ihm Selbstständigkeit einräumen. Andererseits müsste sie auf ihr Erkenntnismonopol und die Perspektive eines Absterbens des Staates verzichten. Aber dieser Dogmatismus und jene Verstaatlichung der Partei sind ohnehin zwei Seiten einer verlorenen Sache, widerlegen sich, wie gesagt, wechselseitig. Es wäre ein Akt schlichter Redlichkeit, sie aufzugeben. Ich meine damit nicht, dass die SED eine Partei unter anderen im Sinne des bürgerlichen Pluralismus werden sollte. Das wäre unhistorisch gedacht und würde die Forderung ihrer Selbstpreisgabe als Weltanschauungspartei bedeuten. Ich meine vielmehr, dass sie eine den protestantischen Kirchen vergleichbare Größe werden könnte, weil ihr geistiger Hintergrund so bedeutend ist, dass er in Parteipolitik eigentlich gar nicht aufgehen kann. Wie die christliche Kirche sich in der Reformation und der Aufklärung auf das ihr einzig angemessene geistliche Regiment und den persönlichen Glauben besonnen hat, so sollte die Partei sich heute auf die gewaltlose Macht der Überzeugung und der freien Assoziation besinnen. Übrigens hatte schon das Aktionsprogramm der KPC von 1968 festgestellt, die führende Rolle der Partei wurde früher als monopolistische Konzentrierung der Macht in den Händen der Parteiorgane verstanden. Dies entsprach der falschen These, die Partei sei das Instrument der Diktatur des Proletariats. Diese schädliche Auffassung schwächte die Initiative und Verantwortlichkeit der staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Institutionen, beeinträchtigt die Autorität der Partei und macht es ihr unmöglich, ihre ureigenste Funktion zu erfüllen. Das Ziel der Partei ist nicht, zum universellen Verwalter der Gesellschaft zu werden, alle Organismen und jeden Schritt im sozialen Leben an ihre Direktiven zu binden. Ihre Aufgabe besteht vielmehr darin, sozialistische Initiative zu wecken, Wege und reale Möglichkeiten der kommunistischen Perspektive aufzuzeigen und durch Überzeugungsarbeit wie auch durch das persönliche Beispiel der Kommunisten die Mehrheit der arbeitenden Menschen für diese Perspektive zu gewinnen. Soweit das Aktionsprogramm der KPC von 1968. Dass die SED nicht im angegebenen Sinne die Gesellschaft führen kann, hängt freilich damit zusammen, dass sie schon in sich eine Struktur aufweist, die sie dazu unfähig macht. Sie herrscht ja nicht als kollektives Subjekt, sondern ist selber zum großen Teil wiederum Objekt von Herrschaft. Wie groß die Gruppe in der Partei ist, die wirklich herrscht, ist schon infolge der hierarchischen Stufung nur ungefähr erkennbar. Etwa daran, dass sie am wenigsten kritisierbar ist oder dass der Weg ihrer Entscheidungsfindung am meisten in Dunkel gehüllt bleibt. Hat man jemals einen Bericht über eine Diskussion im Politbüro lesen können? Der Grund dafür ist, dass die SED noch heute beim Aufbau der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in Mitteleuropa an Prinzipien des demokratischen Zentralismus festhält, die aus der Zeit des vorrevolutionären, illegalen Kampfes der Bolschewiki im zaristischen Russland stammen und dass sie sogar demokratische Elemente der Parteikonzeption Lenins fallen gelassen hat. Solange die Partei an ihrem Erkenntnismonopol und dem selbstgemachten Anspruch auf Gestaltung des ganzen gesellschaftlichen Lebens festhält, kann es zu Dialog und Öffentlichkeit natürlich nicht kommen. Der Schein der Wissenschaftlichkeit und des Immerrechthabens muss vor der Bevölkerung durch Informationsschranken und durch eine Aura des Geheimnisses aufrechterhalten werden. Obwohl die Sprache bekanntlich dazu dient, etwas auszusagen, wird sie nun umgekehrt dazu benutzt, das Wichtigste möglichst nichts auszusagen. Sie muss wie die Katze ständig um den heißen Brei herumschleichen. Realität soll ja nicht aufgedeckt, sondern gerade zugedeckt werden. Daher die weitgehende Gehaltlosigkeit unserer politischen Berichterstattung und das entsprechende Desinteresse, auf das sie stößt. Indem die Partei ständig nur Vorträge hält, so tut, als gäbe es außer ihr im Grunde niemanden, der ihr etwas Entscheidendes sagen könnte, ruft sie ein großes demonstratives Schweigen im Lande hervor und auf die Dauer einen Verfall der Sprache. Die DDR-Gesellschaft ist, bis auf die Schriftsteller, eine recht stumme, sprachlose Gesellschaft. Jeder, der im westlichen Ausland aufmerksam beobachtet hat, wird den höheren Grad an Wachheit, Reflektiertheit des Lebens dort festgestellt haben und nach der Rückkehr den Eindruck des Dumpfen und Stumpfen gehabt haben. Da die Partei im Grunde immer schon Bescheid weiß, kann sie auch nicht mehr entdecken, braucht sie nur noch zu zitieren, die bekannten Formeln zu beschwören. Reden, Verlautbarungen, selbstpersönliche Gespräche werden so zum Ritual. Man fragt sich vergeblich, ob die Redner denn selber glauben, was sie verkünden, geschweige denn die Zuhörer, was sie hören. Vergeblich aber deshalb, weil es auf persönliche Wahrhaftigkeit ja überhaupt nicht ankommt, nur auf äußerliches Mitmachen. Das ist wieder charakteristisch für den vorreformatorischen Geist, der bei uns herrscht. Würde die Partei, wie oben angedeutet, endlich ihre Reformation durchführen und damit zugleich den Staat als weltanschaulich neutralen, offenen Rahmen der Gesellschaft aus ihrer Bevormundung entlassen, so hätten wir sofort eine öffentliche Diskussion um die gemeinsamen Werte, auf denen unser Zusammenleben beruhen soll. Träger dieser Diskussion wären sicher zunächst Marxisten und Christen und der Staat wäre der notwendige Mittler im Streit der Konfessionen. Zwischen diesen Extremen und darüber hinaus würde sich aber bald ein breites Spektrum von Meinungen und Theorien auftun, die den neuen Herausforderungen am Ende des 20. Jahrhunderts zu Ausdruck verhelfen würden. Ja, soweit. Jetzt hätten wir doch gerne noch ein bisschen Musik, Cordula, gell? Nein, wir sind noch nicht bei den Tipps und Terminen von Radio Glasnost, sondern wir haben noch einen Kommentar zum Ende des Jahres, auch ein Jahresendkommentar eines DDR-Bürgers. Der Sputnik wurde verboten, mit ihm zusammen eine Reihe von sowjetischen Filmen aus dem Verkehr gezogen. Das Distelprogramm ist nicht mehr opportun, Jugendclubs müssen sämtliche Perestroika-Themen streichen, das neue Deutschland preist Stalin. Vorbeugende Festnahmen, Verhaftungen und Urteile unter fragwürdigen Vorgaben finden statt. Durch das Land zieht das Vorgefühl des Terrors. Was ist dagegen die kleine Schulaffäre an der Karl-von-Ossietzky-Oberschule, mit der wir die Umweltblätter aufmachen? Es ist im Gegensatz zu den spektakulären Verzweiflungstaten, mit denen sich einige Herrschende die Macht erhalten wollen, der trübe Alltag dieses Landes seit Jahren. Das Verbot dieses oder jenes Theaterstücks, Films oder einer Zeitschrift ist zu verschmerzen. Selbst Verhaftungen, Selbstmorde und Abgänge nach dem Westen. Bedeutungsvoller ist die jahrzehntelange Misswirtschaft am Land und seinen Menschen, zum Beispiel in der Erziehung. Jeder weiß Schauergeschichten aus seiner Schulzeit zu erzählen. Von aufrechten Lehrern, die gehen mussten, von denkfähigen Schülern, die gebrochen wurden und natürlich vom Alltag, in der willfährige Kreaturen die junge Generation zu widerspruchslosem Lernen und Zwiedenken verziehen. Bis auch hier die Kaserne die Erziehung krönend beendet. Das Denken überlässt den Pferden, die haben größere Köpfe. Ergebnis ist, dass ein Land, in dem Erziehung zum Antifaschismus und Sozialismus als hehre Ideale vorangestellt werden, in seiner Masse das glatte Gegenteil denkt. Sozialismus und Kommunismus sind Schimpfwörter geworden. Nationalistisch-faschistische Gesinnung, Juden- und Ausländerhass gehören in weiten Kreisen zum guten Ton. Im Übrigen aber ist die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in ihrer Subalternität und der Bewunderung von Reichtum und Macht einig. Der östliche Teil Deutschlands, dessen Angliederung der BRD-Kanzler Adenauer Anfang der 50er Jahre so fürchtete, weil dort schon immer links gewählt wurde, dieser Teil würde heute mit großer Wahrscheinlichkeit CDU, CSU oder noch weiter rechts wählen. Ein großartiges Ergebnis. Wenn wir das oder sogar ein rechtes Regime als Nachfolgestaat der DDR vermeiden wollen, werden wir schon ein wenig in Federdiskussion mit unseren Brüdern und Schwestern in der SED geraten müssen. Und es wird auch nicht beim vorsichtigen Anritzen der KPD-Legenden bleiben können, wie im Oktober Sputnik geschehen und prompt verboten. Die Wurzeln und Ursachen müssen aufgedeckt, die Misswirtschaft eingestanden und Mittel und Wege zur Verhinderung gleicher Entwicklungen müssen gefunden werden. Wir sind Anhänger einer Gemeinschaft von Gleichen, Freien und Verantwortlichen. Und manche von euch sind es heimlich geblieben. Wir rufen euch zum kritischen Gespräch und zum gemeinsamen Neubeginn auf. So, aber jetzt ist es soweit, die Veranstaltungstermine für Januar. Fangen wir an mit der Umweltbibliothek in der Griebenowstraße 16. Am 5.1. gibt es dort eine Buchvorstellung. Verheerende Folgen mangelnden Anscheins innerbetrieblicher Demokratie ist der Titel. Und es geht los um 20 Uhr. Am 24.1. auch um 20 Uhr gemeinsames Nachdenken über das Bildungssystem der DDR. 26.01. ebenfalls 20 Uhr, stalinistische Kollektivierung in der Sowjetunion, ein Vortrag. Am 29.01. auch 20 Uhr, Bilder einer Reise zwischen Tagebau Welzow und Braunkohleveredelungswerk Espenhain, ein Dia-Vortrag. Und dieser Dia-Vortrag kann auch schon am 20.01. in der Kirche am S-Bahnhof Wartenberg in Weißensee begutachtet werden. Kommen wir zum Friedenskreis Friedrichsfelde. Am 9.01. 20 Uhr, Wiederkehr des 70. Gründungstages der KPD, ein Vortrag. Und am 27.01. Künstler in Aktion gegen Hunger in Afrika in der evangelischen Kirche Friedrichsfelde. So, und die Kirche von unten in der Elisabethgemeinde in der Invalidenstraße 4, wahrscheinlich am 14.01.89, findet die Eröffnung der Räume mit einem Armenienabend statt. Das war's dann auch mal wieder mit Radio Glasnost. Die nächste Sendung ist am 30. Januar. Redaktion hatte Lita Rulf, Cordula Ritter vor die Technik. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilona Marenbach und dem Programm von Radio 100 geht's gleich weiter mit Jazzzeit. Ciao. Außer Kontrolle. Radio Glasnost. Jeden letzten Montag im Monat. Von 21 bis 22 Uhr. Auf UKW 103,4 MHz. Radio Glasnost. Außer Kontrolle.